Erster, in jener Zeit werde ich das Schicksal von Juda und Jerusalem ändern. Zweiter, ich werde alle Völker sammeln. Ich führe sie in das Tal Josaphat. Dort werde ich sie richten. Sie haben mein Volk vertrieben und mein Land geteilt. Dritter, sie haben Lose über mein Volk geworfen. Sie gaben Jungen für Prostituierte her. Sie verkauften Mädchen für Wein. Vierter, was wollt ihr von mir, Tyrus, Sidon und Philister? Ich werde euch sehr schnell bestrafen. Fünfter, ihr habt mein Silber und Gold gestohlen. Ihr habt meine Schätze in eure Tempel gebracht. Sechster, ihr habt die Menschen aus Juda an die Griechen verkauft. Ihr habt sie weit weggeschickt. Siebter, ich werde sie von dort zurückholen. Ich werde euch für eure Taten bestrafen. Achter, ich verkaufe eure Kinder an das Volk Juda. Sie verkaufen sie an ein fernes Volk. Der Herr hat das gesagt. Neunter, ruft es den Völkern zu, bereitet euch auf den Krieg vor. Alle Soldaten sollen kommen. Zehnter, macht Schwerter aus euren Werkzeugen. Macht Speere aus euren Messern. Der Schwache soll sagen, ich bin stark. Elfter, kommt schnell herbei, alle Völker. Herr, sende deine Helden nach unten. Zwölfter, die Völker sollen in das Tal Josaphat kommen. Dort werde ich über alle Völker richten. Dreizehnter, beginnt mit der Ernte, denn sie ist reif. Die Weinfässer sind voll. Die Menschen haben viele böse Dinge getan. Vierzehnter, sehr viele Menschen sind im Tal der Entscheidung. Der Tag des Herrn ist nah. Fünfzehnter, die Sonne und der Mond werden dunkel. Die Sterne leuchten nicht mehr. Sechzehnter, der Herr ruft laut vom Berg Zion. Himmel und Erde zittern. Aber der Herr beschützt sein Volk. Siebzehnter, dann werdet ihr wissen, ich bin der Herr, euer Gott. Jerusalem wird heilig sein. Fremde Menschen werden nicht mehr durch die Stadt ziehen. Achtzehnter, an jenem Tag wird Wein von den Bergen fließen. Es wird viel Milch geben. Eine Quelle wird aus dem Tempel kommen. Das Wasser wird das Akazientale bewässern. 19. Ägypten wird eine Wüste sein. Edom wird leer sein. Sie waren grausam zu Juda. Sie haben unschuldige Menschen getötet. 20. In Juda werden immer Menschen wohnen. Auch in Jerusalem werden Menschen für immer leben. 21. Ich werde die Mörder bestrafen. Der Herr wohnt für immer auf dem Berg Zion.